Xenien, 237 bis 283 von Friedrich von Schiller und Johann Wolfgang von Goethe. 237, M. Sternchen. Weil du doch alles beschriebst, so beschreib uns zu gutem Beschlusse auch die Maschine noch, Freund, die dich so fertig bedient. 238, Herr Leonhard, Sternchen, deinen Namen les ich auf 20 Schriften, und dennoch ist es dein Name nur, Freund, den man in allen vermisst. 239, Pantheon der Deutschen, erster Band. Deutschlands größte Männer und kleinste sind hier versammelt. Jene gaben den Stoff, diese die Worte des Buchs. 240. Borussias. 7 Jahre nur währte der Krieg, von welchem du singest. 7 Jahrhunderte, Freund, währt mir dein Heldengedicht. 241. Guter Rat. Asipe Fassundi Culissem Studiose Maronis ne Nugis Positis Arma Virumque Canas. 242. Reinicke Fuchs. Vor Jahrhunderten hätte ein Dichter dieses gesungen? Wie ist das möglich? Der Stoff ist ja von gestern und heut. 243. Menschenhass und Reue. Menschenhass? Nein, davon verspürt ich beim heutigen Stücke keine Regung, jedoch Reue, die hab ich gefühlt. 244. Schinks Faust. Faust hat sich leider schon oft in Deutschland dem Teufel ergeben, doch so prosaisch noch nie schloss er den schrecklichen Bund. 245. An Madame B. Sternchen und ihre Schwestern. Jetzt noch bist du Sibylle, bald wirst du Parze, doch fürcht ich, hört ihr alle zuletzt grässlich als Furien auf. 246. Almansares und Amanda. Warum verzeiht mir Amanda den Scherz und Almansares tobet? Jene ist tugendhaft, Freund, diese beweiset, sie sei's. 247. B. Sternchen. Wäre Natur und Genie von allen Menschen verehret, sag, was bliebe, Phantast, denn für ein Publikum dir? 248. Erholungen, zweites Stück. Dass ihr seht, wie genau wir den Titel des Buches erfüllen, wird zur Erholung hiemit euch die Vernichtung gereicht. 249. Dem Zudringlichen. Ein vor allemal willst du ein ewiges Leben mir schaffen? Mach im Zeitlichen doch mir nicht die Weile so lang. 250. Höchster Zweck der Kunst. Schade fürs schöne Talent des herrlichen Künstlers. O hätt er aus dem Marmorblock doch ein Kruzifix uns gemacht. 251. Zum Geburtstag. Möge dein Lebensfaden sich spinnen wie in der Prosa dein Periode, bei dem leider die Lachesis schläft. 252. Unter vier Augen. Viele rühmen, sie habe Verstand. Ich glaub's. Für den einen, den sie jedes Mal liebt, hat sie auch wirklich Verstand. 253. Scharade. Nichts als dein erstes fehlt dir, so wäre dein zweites genießbar, aber dein ganzes, mein Freund, ist ohne Salz und Geschmack. 254. Frage in den Reichsanzeiger, Wehmeister, betreffend. Zu was Ende die welschen Namen für deutsche Personen, raubt es nicht allen Genuss an dem vortrefflichen Werk? 255. Göschen an die deutschen Dichter. Ist nur erst Wieland heraus, so kommt's an euch übrigen alle, und nach der Lokation habt nur einstweilen Geduld. 256. Verleger von P. Sternchen Schriften. Eine Maschine besitz ich, die selber denkt, was sie drucket. Oben genanntes Werk zeig ich zur Probe hier vor. 257. Josephs des zweiten Diktum an die Buchhändler. Einem Käsehandel verglich er eure Geschäfte. Wahrlich, der Kaiser, man sieht's, war auf dem Leipziger Markt. 258. Preisfrage der Akademie nützlicher Wissenschaften. Wie auf dem U fortan der teure Schnorkel zu sparen? Auf die Antwort sind 30 Dukaten gesetzt. 259. Hörsäle auf gewissen Universitäten. Prinzen und Grafen sind hier von den übrigen Hörern gesondert. Wohl! Denn trennte der Stand nirgends, er trennte doch hier. 260. Der Virtuose. Eine hohe Noblesse bedien ich heut mit der Flöte, die, wie ganz Wien mir bezeugt, völlig wie Geige sich hört. 261. Sachen so gesucht werden. Einen Bedienten wünscht man zu haben, der leserlich schreibet und orthografisch, jedoch nichts in Belles Lettres getan. 262. Französische Lustspiele von Dück. Wir versichern auf Ehre, dass wir einst witzig gewesen, sind wir auch hier, wir gestehen's, herzlich geschmacklos und fad. 263. Buchhändleranzeige. Nichts ist der Menschheit so wichtig, als ihre Bestimmung zu kennen. Um 12 Groschen Courant wird sie bei mir jetzt verkauft. 264. Auktion. Da die Metaphysik vor kurzem unbeerbt abging, werden die Dinge an sich morgen sub hasta verkauft. 265. Gottes Urteil zwischen einem Göttinger und Berliner. Öffnet die Schranken, bringet 2 Särge, Trompeter, Geblasen, Almanachs Ritter, heraus gegen den Ritter vom Sporn. 266. Sachen so gestohlen worden. Immanuel Kant spricht. 20 Begriffe wurden mir neulich diebisch entwendet, leicht sind sie kenntlich, es steht sauber mein I.K. darauf. 267 Antwort auf obigen Avi. Wenn nicht alles mich trügt, so hab ich besagte Begriffe in Hahn Jakobs zu Hall Schriften vor kurzem gesehen. 268 Schauspielerin. Furiose Geliebten sind meine Forcen im Schauspiel, und in der Komödie glänz ich als Brandeweinfrau. 269 Professor Historiarum. Breiter wird immer die Welt und immer mehr Neues geschiehet. Ach, die Geschichte wird stets länger und kürzer das Brot. 270 Rezension. Sehet, wie artig der Frosch nicht hüpft, doch find ich die hintern Füße um vieles zu lang, sowie die vordern zu kurz. 271 Literarischer Adresskalender. Jeder treibe sein Handwerk, doch immer stehe es geschrieben, dies ist das Handwerk, und der treibet das Handwerk geschickt. 272 Neueste Kritikproben. Nicht viel fehlt dir, ein Meister nach meinen Begriffen zu heißen, nehm ich das einzige aus, dass du verrückt fantasierst. 273 Eine zweite. Lieblich und zart sind deine Gefühle, gebildet dein Ausdruck, eins nur tadelig, du bist frostig von Herzen und matt. 274 Eine dritte. Du nur bist mir der würdige Dichter, es kommt dir auf eine Plattitüde nicht an, nur um natürlich zu sein. 275 Schillers Würde der Frauen. Vornherein liest sich das Lied nicht zum Besten, ich lese es von hinten, Strophe für Strophe, und so nimmt es ganz artig sich aus. 276 Pegasus von eben demselben. Meine zarte Natur schockiert das grelle Gemälde, aber von Langbein gemalt mag ich den Teufel recht gern. 277 Das ungleiche Verhältnis. Unsere Poeten sind seicht, doch das Unglück ließ sich vertuschen, hätten die Kritiker nicht, ach, so entsetzlich viel Geist. 278 Neugier. Etwas wünscht ich zu sehen, ich wünschte einmal von den Freunden, die das Schwache so schnell finden, das Gute zu sehen. 279 Gelehrte Zeitungen, wie die Nummern des Lotto, so zieht man hier die Autoren, wie sie kommen, nur dass niemand dabei was gewinnt. 280 Übertreibung und Einseitigkeit, dass der Deutsche doch alles zu einem Äußersten treibet, für Natur und Vernunft selbst, für die Nüchterne schwärmt. 281 Neueste Behauptung. Völlig charakterlos ist die Poesie der Modernen, denn sie verstehen bloß, charakteristisch zu sein. 282. Griechische und moderne Tragödie. Unsere Tragödie spricht zum Verstand, drum zerreißt sie das Herz so. Jene setzt in Affekt, darum beruhigt sie so. 283. Entgegengesetzte Wirkung. Wir Modernen, wir gehen erschüttert, gerührt aus dem Schauspiel. Mit erleichterter Brust hüpfte der Grieche heraus.